Wenn die Depeche Mode eine neue CD herausbringen, dann wird das Ganze generalstabsmäßig geplant. Und so wie auch im Moment haben die angesagten DJs das Album jetzt schon, obwohl das neue Depeche Mode Album erst in 3 Monaten erscheinen wird. Über diesen Weg kam 93 Diesel Christ aus Münster, an die Songs vom Album Songs of Faith and Devotion, obwohl das Album noch gar nicht erschienen war. Und so coverte die Band einfach die Songs und brachte es zeitgleich mit Depeche Mode auf den Markt. Man sieht an einer solchen Aktion, welchen Aufwand einige treiben, um auf dem Markt des Synthpop die schnelle Mark zu verdienen. Hier also die erwähnten Diesel Christ mit Walking in My Shoes.